Es ist 5 vor 8. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt hat jetzt Simon Volkmann für uns. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt. Unbekannte haben in der Nacht 3 Jugendliche im Frankfurter Westend attackiert. Die Polizei fahndet jetzt nach mehreren Tätern. FFH-Reporter Jan Heinemann. Die 3 Jungen sitzen auf einer Bank im Holzhausenpark. 3 unbekannte junge Männer setzen sich dazu, sprechen die 16 und 17 Jahre alten Jungs an. Die Situation wird schnell unangenehm. Die Jugendlichen wollen den Park verlassen. Dabei sprüht einer der Täter mit Pfefferspray und trifft einen Jungen mitten ins Gesicht. Als sie flüchten wollen, klauen die Männer 2 Opfern die Bauchtasche. Einem Jungen fällt das Handy hin. Das ist jetzt ebenfalls weg. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Die israelische Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen auf weitere Orte ausgeweitet. Soldaten hätten einen erneuten Einsatz in einem Flüchtlingsviertel im Norden begonnen, teilte das Militär mit. Auch die Terrororganisation Hamas berichtet von schweren Zusammenstößen mit israelischen Truppen. FFH-Reporterin Ina Heidemann. Die israelische Armee spricht von präzisen Vorstößen in Rafah. Der Einsatz wird international nach wie vor genau beobachtet. Die US-Regierung will mögliche Völkerrechtsverstöße Israels weiterhin prüfen. Das kündigte Außenminister Blinken an. Israel meldet währenddessen den Tod eines hochrangigen Hamas-Kämpfers. Der sei bei einem Luftangriff getötet worden. Außerdem habe das Militär einen Grenzübergang zum nördlichen Gazastreifen geöffnet für Hilfstransporte mit Lebensmitteln und Medikamenten. Debakel für Darmstadt 98 im letzten Bundesliga-Heimspiel. Nach dem bereits feststehenden Abstieg kassieren die Lilien vor heimischem Publikum nochmal eine 0-6-Klatsche gegen Hoffenheim. FFH-Reporter Michael Maxen. Trainer Thorsten Lieberknecht ist nach dem Spiel komplett konsterniert. Er sagt, wir haben versagt. Das Auftreten war blamabel und ist unentschuldbar. Bereits zur Halbzeit liegen die völlig abwesenden Lilien 0-5 zurück. Der 0-6-Endstand ist noch schmeichelhaft. Das Schlimme, auch die Stimmung bei den Fans kippt. Pfiffe für die Leistung und sarkastisches Klatschen bei leichtesten Pässen, das kennt man so vom Bölle eigentlich gar nicht. Michael Maxen, Darmstadt. Im zweiten Sonntagsspiel war Wolfsburg zu Gast in München. Der Rekordmeister gewinnt mit 2-0. Aktuell spielt Bochum noch gegen Leverkusen und nach rund einer halben Stunde steht es noch 0-0. In der zweiten Liga ist Partystimmung angesagt. St. Pauli macht den Aufstieg perfekt mit einem 3-1-Sieg gegen Osnabrück. Wien-Wiesbaden hingegen zittert nach der 0-1-Pleite im Kellerduell gegen Braunschweig weiter um den Klassenerhalt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Ja, guten Abend, liebe Autofahrer. Da ist ein bisschen was los. Da kommen wohl viele aus dem langen Wochenende zurück. A5 Kassel-Frankfurt zwischen Alsfeld-West und Rastorf-Reinhardshain. Streckenweise stockender Verkehr. A44 Kassel-Dortmund zwischen Zierenberg und Bräuna steht ein brennendes Auto auf der Standspur. Bitte fahren Sie hier besonders vorsichtig. Und A66 Fulda-Hanau zwischen Bad Orb-Wächtersbach und Gelnhausen-West. 4 Kilometer stockender Verkehr an der Baustelle. So viel war es doch nicht, ne? Da sind vielleicht noch ein paar Meldungen verschwunden, die ich vorher gesehen habe. Gute und sichere Fahrt für Sie. FFH, das Wetter. Ja, schöner Abend im FFH-Land. Von Westen kommen vielleicht schon die ersten Wolken zu uns. Witzige Wetterlage. Auf den Bergen bleibt es heute Nacht unter Umständen wärmer als in den Tälern. Also sonst haben wir es ja umgekehrt. Ne? Da ist es oben immer kalt und unten warm. Heute Nacht können wir das mal umdrehen, aber ist ja auch okay.